Abschnitt 10 aus Oliver Twist, Band 3 von Charles Dickens. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 49. Kapitel: Des Juden letzte Nacht. Der Gerichtssaal war zum Ersticken gefüllt. Kein Auge, das nicht auf den Juden geheftet gewesen wäre. Der Richter resümierte der Jury. Mit größter Spannung horchend stand Fagin da, die Hand am Ohr, um kein Wort zu verlieren. Bisweilen blickte er scharf nach den Geschworenen hinüber, die Wirkung auch nur des im kleinsten ihm günstigen Worts zu erlauschen, bisweilen angstvoll nach seinem Anwalt, wenn die Rede in erschütternder, furchtbarer Klarheit wieder ihn zeugte. Sonst aber regte er weder Hand noch Fuß und verharrte noch in der Stellung des angstvoll Horchenden, nachdem der Richter seine Darlegung längst beendigt. Ein leises Gemurmel rief ihn zum Bewusstsein zurück. Er hob die Augen empor und sah die Geschworenen miteinander beraten. Aller Blicke waren auf ihn gerichtet und man flüsterte schaudernd miteinander. Einige wenige schienen ihn nicht zu beachten. In ihren Mienen drückte sich unruhige Verwunderung aus, wie die Jury zögern könne, ihr schuldig auszusprechen. Allein in keinem Antlitze, sogar in keinem der zahlreich anwesenden Frauen, vermochte er auch nur das leiseste Anzeichen des Mitleids zu lesen. Alle schienen mit Begier seine Verurteilung zu fordern. Abermals trat eine Totenstille ein. Die Geschworenen hatten sich zum Richter gewendet. »Horch! Sie erbaten nur die Erlaubnis, sich zurückziehen zu dürfen.« Er forschte, als sie einer hinter dem anderen hinausgingen, in ihren Mienen, wohin wohl die Mehrzahl neigen möchte, allein vergeblich. Der Kerkermeister berührte ihn an der Schulter. Er folgte ihm mechanisch in den Hintergrund der Angeklagtenloge und ließ sich auf einen Stuhl nieder, den jener ihm wies, denn er würde ihn sonst nicht gesehen haben. Er schaute abermals nach den Zuhörern. Einige aßen und andere weheten sich mit ihren Tüchern Kühlung zu. Ein junger Mann zeichnete sein Gesicht in eine Brieftafel. Fagin dachte, ob die Zeichnung wohl ähnlich werden möchte, und sah zu, als der Zeichner seinen Bleistift spitzte, wie es jeder unbeteiligte Zuschauer hätte tun können. Er wendete sich nach dem Richter und begann, sich innerlich mit dem Anzuge desselben zu beschäftigen, von welchem Schnitt er wäre und was er kosten dürfte. Auf der Richterbank hatte ein alter, beleibter Herr gesessen, der sich entfernt und jetzt zurückkehrte, und Fagin sann, ob der Herr zu Mittag gespeist und wo er gesessen und was dergleichen Gedanken mehr waren, bis ein anderer Gegenstand andere ähnliche in ihm erweckte. Trotzdem war freilich sein Gemüt keinen Augenblick von dem peinigenden und niederdrückenden Gefühle frei, dass sich das Grab zu seinen Füßen öffnete. Es schwebte ihm fortwährend vor, aber undeutlich und unbestimmt, und er vermochte seine Gedanken nicht dabei festzuhalten. Und so geschah es, dass er, während bald Fieberhitze ihn ergriff und es ihn bald mit kaltem Schauder überlief, die eisernen Spitzen der Logenbrüstung zählte, die er vor sich sah, und bei sich selber dachte, wie es wohl gekommen sein möchte, dass eine derselben abgebrochen wäre und ob man wohl eine neue einschlagen würde oder nicht. Dann schweiften seine Gedanken wieder zu den Schrecken des Galgen und des Schafotts ab, bis ein Aufwärter den Boden mit Wasser besprengte, was jenen abermals eine andere Richtung gab. Endlich ward Stille geboten und alle Blicke waren plötzlich auf die Tür geheftet. Die Jury kehrte zurück und ging dicht an ihm vorüber. Die Gesichter der Geschworenen waren wie von Stein. Er vermochte nichts darin zu lesen. Es trat eine Stille ein. vollkommen atemlos schuldig. Der Saal hallte von einem erschütternden Rufe wider, der sich mehrere Male wiederholte und durch ein donnerndes Geschrei beantwortet wurde, durch welches die Menge draußen ihren Jubel ausdrückte, dass der Verurteilte am Montage sterben müsse. Er wurde befragt, ob er etwas zu sagen wisse, weshalb die Urteilsvollziehung nicht statthaben möchte. Er hatte seine horchende Stellung wieder angenommen und blickte den Richter scharf an, der jedoch die Frage zweimal wiederholen musste, ehe der Jude sie zu vernehmen schien, der endlich nur murmelte, er wäre ein alter Mann, ein alter Mann, mein alter Mann. Seine Stimme verlor sich in ein leises Flüstern und bald schwieg er gänzlich. Der Richter setzte die schwarze Mütze auf. Der Verurteilte stand noch immer da mit derselben Miene, in derselben Stellung. Die ernste Feierlichkeit des Augenblicks presste einer Frau einen Ausruf aus. Er blickte hastig und lauschend empor, stand aber da gleich einer Marmorgestalt, obgleich der Ton das Wort aller Anwesenden durchbebte. Er blickte noch immer starr vor sich hin, als ihm der Kerkermeister die Hand auf den Arm legte und ihm winkte. Er sah ihn einen Augenblick wie betäubt an und gehorchte. Er wurde hinunter in einen gepflasterten Raum geführt, wo einige Angeklagte warteten, bis die Reihe an sie käme und andere sich mit ihren Freunden unterredeten, die sich an dem in den Hof öffnenden vergitterten Fenster gesammelt hatten und unter denen niemand war, der mit ihm gesprochen hätte, die aber alle bei seiner Annäherung zurücktraten, um ihn der Volksmenge draußen hinter den Eisenstäben sichtbar zu machen, und er wurde laut mit Schimpfnamen, Geschrei und Gezisch begrüßt. Er schüttelte die Faust und würde die Nächststehenden angespien haben, allein seine Führer drängten ihn rasch fort durch einen düsteren, nur von wenigen matt brennenden Lampen erleuchteten Gang in das Zimmer des Gefängnisses, wo er durchsucht wurde, ob er nicht etwa an seiner Person die Mittel hätte, dem Gesetze vorzugreifen. Endlich brachten sie ihn in eine der arme Sünderzellen und ließen ihn darin allein. Er setzte sich der Tür gegenüber auf eine steinerne Bank, die als Sitz und Lager diente, heftete die blutunterlaufenden Augen auf den Boden und bemühte sich, seine Gedanken zu sammeln. Nach einiger Zeit begann er sich einzelner Bruchstücke der Anrede des Richters zu erinnern, obwohl es ihm, während sie gesprochen worden, gewesen war, als wenn er kein Wort hören könnte. Ein Teil fügte sich allmählich zum anderen und endlich stand das Ganze fast vollständig klar vor ihm. Aufgehangen zu werden am Halse, bis er tot wäre, das war das Ende gewesen. Aufgehangen zu werden, bis er tot wäre. Es wurde dunkel, sehr dunkel, und er fing an, aller derer zu gedenken, die er gekannt und die auf dem Schafott gestorben waren, einige durch seine Schuld oder seinen Betrieb. Sie tauchten in so rascher Folge vor ihm auf, dass er sie kaum zu zählen vermochte. Er hatte mehrere von ihnen sterben sehen und sie verspottet, weil sie mit Gebeten auf den Lippen verschieden waren. Wie gedankenschnell sie aus starken, kräftigen Männern in baumelnde Tonklumpen verwandelt waren. Mancher von ihnen hatte vielleicht dasselbe Gemach bewohnt, auf derselben Stelle gesessen. Es war sehr finster. Warum wurde kein Licht gebracht? Die Zelle war vor vielen, vielen Jahren erbaut. Hunderte mussten ihre letzten Stunden darin verlebt haben. Man saß darin wie in einem mit Leichen angefüllten Gewölbe, und viele derselben hatten wohlbekannte Gesichter. Licht, Licht! Endlich, als er sich die Hände an der eisenverwahrten Tür fast blutig geschlagen hatte, erschienen zwei Männer, deren einer ein Licht trug, das er auf einen eisernen, in der Mauer befestigten Leuchter steckte, während der andere eine Matratze nach sich zog, um darauf die Nacht zu verbringen, denn der Gefangene sollte fortan nicht mehr allein gelassen werden. Dann kam die Nacht, die finstere, schauerliche, schweigende Nacht. Andere Wachende freuen sich, die Kirchenglocken schlagen zu hören, die vom Leben zeugen und den nahenden Tag verkünden. Dem Juden brachten sie Verzweiflung. Jedes Anschlagen des eisernen Klöppels führte ihn zu dem einen hohlen Schall. Tod. Was nützte das Geräusch des geschäftigen, heiteren Morgens, das selbst in den Kerker zu ihm drang? Es war Totengeläut anderer Art, das Hohn zur schrecklich ernsten Mahnung hinzufügte. Der Tag verging. Tag. Das war kein Tag. Er war so bald entschwunden als angebrochen, um abermals kam die Nacht. Nacht. So lang und doch so kurz, lang in ihrem schrecklichen Schweigen und kurz nach ihren flüchtigen Stunden. Jetzt redete der elende Irre und stieß Gotteslästerungen aus, dann heulte er und zerraufte sein Haar. Ehrwürdige Männer seines Glaubens waren gekommen, mit ihm zu beten, allein er hatte sie mit Verwünschungen hinausgetrieben. Sie erneuerten ihre menschenfreundlichen Versuche und mussten seinen Gewaltdrohungen weichen. Sonnabend. Nur noch eine einzige Nacht. Und während er noch sann und sann, nur noch eine einzige Nacht, dämmerte es schon. Sonntag. Erst am Abende dieses schauervoll bangen Tages ward seine verpestete Seele von einem vernichtenden Gefühle ihrer verzweifelten Lage ergriffen. Nicht, dass er nur von fern eine bestimmte Hoffnung, Gnade zu erlangen, gehegt, er hatte es nur noch nicht über sich vermocht, den Gedanken, so bald sterben zu müssen, klar und deutlich zu denken. Er hatte nur wenig zu den beiden Männern gesprochen, die einander bei ihm ablösten, und sie hatten sich ihrerseits nicht um ihn bemüht. Er hatte wachend dagesessen, aber geträumt. Jetzt sprang er von Minute zu Minute auf und rannte mit keuchendem Munde und brennender Stirn in entsetzlichen Furcht und Zorn und Grimmanwandlungen auf und nieder, dass sie sogar die an dergleichen Gewöhnten schaudernd vor ihm zurückbebten. Er wurde zuletzt unter den Folterqualen seines bösen Gewissens so fürchterlich, dass keiner es ertragen konnte, allein bei ihm zu sitzen und ihn vor Augen zu haben, dass seine Wärter beschlossen, miteinander Wache bei ihm zu halten. Er kauerte auf seinem Steinbette nieder und dachte der Vergangenheit. Er war bei seiner Abführung in das Gefängnis verwundet worden und trug deshalb ein leinenes Tuch um den Kopf. Sein rotes Haar hing auf sein blutloses Gesicht herunter, sein Bart war zerrauft und in Knoten gedreht, aus seinen Augen leuchtete ein schreckliches Licht. Seine ungewaschenen Glieder bebten von dem in ihm brennenden Fieber. 8, 9, 10. Wenn man die Glocken nicht vielleicht schlagen ließ, bloß um ihn mit Schrecken zu erfüllen, wenn sie die einander auf den Fersen folgenden Stunden wirklich anzeigten, wo musste er sein, wenn sie abermals schlugen? 11. Noch ein Schlag, ehe die Stimme der letzten Stunde verklungen war. Um 8 Uhr war er, wie er sich sagte, der einzige Leidtragende in seinem eigenen Grabgefolge. 11. Newgates schreckliche Mauern, die so viel Elend und so unaussprechliche Angst und Pein nicht bloß vor den Augen, sondern nur zu oft und zu lange auch vor den Gedanken der Menschen verbargen, umschlossen nie ein so entsetzliches Schauspiel als dieses. Die wenigen Vorübergehenden, die etwa stillstanden und bei sich dachten, was der Verurteilte wohl vornehmen möchte, der am folgenden Tage hingerichtet werden sollte, würden die Nacht darauf gar schlecht geschlafen haben, wenn sie ihn im selbigen Augenblicke hätten sehen können. Vom Abend bis fast um Mitternacht traten bald Einzelne, bald mehrere zu dem Pförtner, fragten in großer Spannung, ob ein Aufschub der Hinrichtung verfügt sei, und teilten die willkommene Verneinung anderen in Haufen Stehenden, die auf die Tür hinwiesen, aus welcher er kommen müsste, die Stelle zeigten, wo das Schafott errichtet werden würde, sich widerstrebend entfernten und im Fortgehen die zu erwartende Szene sich vormalten. Endlich waren alle heimgekehrt und die Straßen umher auf eine Stunde in der Mitte der Nacht der Einsamkeit und Finsternis überlassen. Der Raum vor dem Gefängnisse war gesäubert und man hatte einige starke, schwarz bemalte Schranken dem vorauszusehenden großen Gedränge zu wehren errichtet, als Mr. Brownlow mit Oliver an dem Pförtchen erschien und eine Sheriff-Erlaubnis vorwies, den Verurteilten sehen zu dürfen. Sie wurden sogleich eingelassen. »Soll der kleine Herr auch mit hinein, Sir?« fragte der Schließer, der ihnen zum Führer gegeben war. »Es ist kein Anblick für Kinder, Sir.« »Freilich nicht, mein Freund«, erwiderte Brownlow. »Allein, was ich bei dem Manne zu tun habe, hat auch auf den Knaben sehr genauen Bezug, und da er ihn als glücklichen Frevler gekannt hat, so halte ich es für gut, dass er ihn auch jetzt sehe, ob es auch einen etwas peinlichen Eindruck bei ihm hervorbringen mag.« Die Worte waren leise gesprochen. Der Schließer berührte den Hut, blickte mit einiger Neugier nach Oliver und ging ihnen voraus, zeigte ihnen das Tor, aus welchem der Verurteilte kommen würde, machte sie aufmerksam auf das an ihr Ohr dringende Hämmern der das Schafott erbauenden Werkleute und öffnete ihnen endlich die Tür der Zelle des Juden. Er saß auf seinem Bette, wiegte sich hin und her, und sein Gesicht glich mehr dem eines eingefangenen wilden Tieres als einem menschlichen Antlitze. Er gedachte offenbar seines alten Lebens, denn er murmelte, Brownlow und Oliver sehend und doch nicht sehend vor sich hin. »Guter Junge, Charlie, er macht brav, und auch Oliver, ha, ha, ha, Oliver, und sieht aus wie ein Junker, ganz wie ein, hey, bringt ihn fort, zu Bett mit dem Buben.« Der Schließer fasste Oliver bei der Hand und flüsterte ihm zu, dass er ohne Furcht sein möchte. »Zu Bett mit ihm«, rief der Jude, »hört ihr nicht, er ist an diesem allen schuld. Es ist des Geldes wert, ihn zu erziehen dazu. Bolters Kehle, Bill, kümmert euch um die Dirne nicht. Bolters Kehle, so tief ihr könnt schneiden, sägt ihm ab den Kopf.« »Fagin«, sagte der Schließer. »Ja, ja«, rief der Jude und nahm rasch die lauschende Stellung an, die er bei seinem Prozesse behauptet hatte. »Ein alter Mann, Milord, ein sehr, sehr alter Mann.« »Hier ist jemand, Fagin, der euch etwas zu sagen hat. Seid ihr ein Mann«, rief ihm der Schließer, ihn schüttelnd und dann festhaltend in das Ohr. »Wird's nicht mehr sein lange«, rief der Jude mit einem Angesicht aufblickend zurück, das keinen menschlichen Ausdruck mehr hatte. Nur Wut und Entsetzen malte sich darin. »Schlagt sie alle tot! Was haben sie für ein Recht, mich abzuschlachten?« Er erkannte jetzt Oliver und Brownlow, wich in die fernste Ecke seines Sitzes zurück und fragte, was sie an diesen Ort geführt hätte. Der Schließer hielt ihn fortwährend fest und forderte Brownlow auf, rasch zu sagen, was er ihm zu sagen hätte, denn er würde mit jedem Augenblicke schlimmer. »Es sind euch gewisse Papiere zu sicherer Aufbewahrung anvertraut worden, und zwar von einem Menschen namens Monks«, sagte Brownlow sich ihm nähernd. »Es ist gelogen, ich habe keine«, erwiderte der Jude. »Um der Liebe Gottes willen«, sagte Brownlow feierlich, »sprecht nicht so am Rande des Grabes, sondern sagt mir, wo ich sie finden kann. Ihr wisst, dass Sykes tot ist, dass Monks bekannt hat, dass ihr keine Hoffnung eines Gewinnes mehr habt. Wo sind die Papiere?« »Oliver«, rief der Jude dem Knaben winkend, »komm, lass mich dir flüstern ins Ohr.« »Ich habe keine Furcht«, sagte Oliver leise zu Brownlow und ging zu dem Juden, der ihn zu sich zog und ihm zuflüsterte, »Sie sind in dem leinenen Beutel, in dem Loche des Schornsteins oben im Vorderzimmer. Ich möchte gern reden mit dir, mein Lieber, möchte reden mit dir.« »Ja, ja«, erwiderte Oliver, »lasst mich ein Gebet sprechen, betet auf euren Knien mit mir, und wir wollen bis morgen früh miteinander reden.« »Draußen, draußen«, sagte der Jude, den Knaben vor sich nach der Tür hindrängend und mit einem leeren Starrblicke über seinen Kopf schauend, »sag ich, wäre eingeschlafen, dir werden sie's glauben. Du kannst mir helfen raus, wenn du tust, was ich dir sage. Jetzt, jetzt!« »O Gott, verzeihe diesem unglücklichen Manne«, rief der Knabe unter hervorstürzenden Tränen. »So ist recht, so ist recht, das ist das wahre Mittel, diese Tür zuerst. Beb und zitter ich, wenn wir am Galgen vorübergehen, achte darauf nicht, sondern mach fort, rasch fort, jetzt, jetzt, jetzt!« »Haben Sie ihm nichts mehr zu sagen, Sir?« fragte der Schließer. »Nein«, erwiderte Brownlow. »Wenn ich hoffen könnte, dass wir ein Gefühl seiner Lage in ihm erwecken.« »Ist unmöglich, Sir«, fiel der Schließer kopfschüttelnd ein. »Ich muss Ihnen den Rat geben, ihn zu verlassen.« Die beiden Wärter kehrten jetzt zurück, und der Jude rief, »Fort, fort, tritt leise auf, aber nicht so langsam, schneller, schneller!« Sie befreiten den Knaben von seinem Griffe und hielten ihn selbst zurück. Er suchte sich mit der Kraft der Verzweiflung loszumachen und stieß einen Schrei nach dem anderen aus, der selbst die ellendicken Kerkermauern durchdrang und in Brownlows und Olivers Ohren tönte, bis sie in den offenen Hof hinaustraten. Sie konnten das Gefängnis nicht sogleich verlassen. Oliver war einer Ohnmacht nahe und so angegriffen, dass eine Stunde verfloß, ehe er seine Füße wieder zu gebrauchen vermochte. Der Tag brach an, als sie das Gefängnis verließen. Es hatte sich schon eine große Volksmenge gesammelt. Die Fenster waren mit Leuten gefüllt, die sich rauchend und kartenspielend die Zeit vertrieben, die im Haufen drängten, einander zankten und scherzten miteinander. Die ganze Umgebung bot ein heiteres, belebtes Schauspiel dar, in dessen Mitte schauerliche Zurüstungen an Verbrechen, Gericht, Wehe und Tod erinnerten. Ende von Abschnitt 10. Gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 29. August 2024.